Black wie schwarz und schwarz, ach komm, lassen wir das. Das ist eine sehr schöne Nummer, Put Your Hands Up, die genau das sagen will, was man so hier, was der Titel so verspricht. Ne? Wenn es dir kacke geht, wenn du, was weiß ich, an Liebeskummer leidest, wenn du gerade eine harte Zeit durchmachst, Hände in den Himmel, es wird schon besser. So, weißt du, einfach mal so einen positiven raus und so zwischendurch mal. Forest Black, Put Your Hands Up. Ich bin Matthias Hensel, nehme mein Handy jetzt auch hoch, nachdem ich auf diesen Knopf hier gedrückt habe. Ah, da kommt nämlich auch die Musik. Radio Essen. Jetzt aber Hände hoch. If you're feeling all alone, maybe lost or just confused, put your hand up. If you're dealing with a broken heart and you're not sure what to do, put your hand up. If you lost someone you care about somewhere along the road, put your hand up. So you know you're not alone, put your hand up. Go on and put your hand up. No matter the road, no matter how hard, put your hands up, put your hands up. Don't ever let go, you're never too far to put your hands up, to put your hands up. What you waiting, what you waiting, so what you waiting. Put your hands up. If you feel you're in a corner and your back's against the wall, you put your hand up. If you've fallen on the harder times and you've got no one to call, put your hand up. If you're on the verge of giving up and you're all but out of hope, put your hand up so you know you're not alone. Put your hand up. Go on and put your hand up. No matter the road, no matter how hard, put your hands up. Put your hands up. Don't ever let go. You're never too far to put your hands up. To put your hands up. What you waiting, what you waiting, so what you waiting for, wherever you are, put your hands up. Forest Black. Put your hands up. Und da sagt er selber, put your hands up. Es ist wie bei so einer, ja, ich würde mal sagen, Fernsehserie, ne? Fernsehserie, Streaming-Serie. Fernsehserie klingt so 90er, ne? Wenn die erste Staffel gut war, dann freut man sich auch auf die zweite und hofft, dass die auch gut wird. Ne? Dann finden wir jetzt mal heraus. Wir klären nämlich wieder die letzten Rätsel der Menschheit die ganze Woche lang in unserer zweiten Staffel harmloses Vollwissen. Und ja, ihr habt den Witz verstanden. Das Gegenteil von gefährlichem Halbwissen. Und auch nicht wir klären das hier, sondern, wenn man es genau nimmt, meine Kollegin Nina Tennaff. Diesmal brennt ihr in der aktuellen Folge eine Frage aus der Modewelt unter den Nägeln. Harmloses Vollwissen. Die letzten Rätsel der Menschheit. Yeah, die nächste Hochzeit. Der 70. Geburtstag von Oma oder schick zum Vorstellungsgespräch. Da kann man sich auch mal ein neues Sakko gönnen. Ab in den Laden, gefühlt 50 hat der Mann anprobiert, bis er eins gefunden hat. Zu Hause dann der Schock. Ist das etwa ein Nähfehler? Warum? Sind bei neuen Jacketts die Taschen zugenäht? Vielleicht damit beim Einkaufen da keiner was drin versteckt, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, ich reiß dir mal auf. Weil Jacketts zieht man an, damit man schick aussieht und wenn man da so einen Schlüssel in der Tasche hat, dann sieht es nicht mehr geradlinig aus. Bingo, so und nicht anders. Katharina Kager vom Herrenausstatter Bugatti. Es wäre natürlich von Vorteil, dass die zugenäht bleiben und die Männer nicht ihren Schlüssel, ihr Portemonnaie reinstecken, weil sonst neigt es natürlich dazu, dass dass die Taschen ausbeulen, aber auch ja, auftragen natürlich, wenn man sich die Taschen so voll packt. Das ist nur bei der männlichen Hälfte der Menschheit noch nicht angekommen. Männer sind also nicht nur Jäger, sondern auch Sammler in ihrer Sakkotasche. Ja, im Prinzip ist es ein ganz lockerer Stich, wird auch nicht zu geriegelt am Ende einer Naht, damit man eigentlich mit einem lockeren Schwung ihn aufmachen kann oder aufreißen kann, meinetwegen. Also da braucht man nicht zimperlich sein beim Aufmachen der Tasche. Und dann kommt der zweite modische Fauxpas des Sakkos zu tragen. Hinten, dieser kleine Schlitz ist ja auch zugenäht. Da neige ich dann auch immer oft dazu, hinzugehen und sagen so, darf ich mal kurz, ich mache mal kurz den Schlitz hinten auf. Das ist ein absolutes No-Go. Harmloses Vollwissen. Die letzten Rätsel der Menschheit. Radio Essen. Der macht so wie ich. Ich trage einfach gar keine Jackets. Wenn ihr auch noch Alltagsfragen habt, die ihr nicht klären könnt, wir kümmern uns einfach eine Mail über unsere Homepage schicken. radioessen.de You need initially. It's just one call away, and you'll leave him your loyal to me. But this time I'll let you be, 'cause he seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. Does he know you call me when he sleeps? Or does he know the pictures that you keep? Or does he know the reasons that you cry? Or tell me, does he know where your heart lies? Kein Techniker, keine Wartezeit, kein Drama, Zu Hause sofort ins WLAN mit dem O2 Homespot. Einstecken und lossurfen ab 19,99 Euro im Monat. Jetzt im O2 Shop und auf O2.de. O2 can do. Ruhrgenuss Plus. Für Genießer ein Muss. Der Löwe brüllt wieder. Endlich wieder leckere bayerische Schmankerl. Krosse Haxen, frische Brezen, zünftige Brotzeit und kühles Weißbier. Freut euch auf das gesellige Beisammensein. Der Löwe, das bayerische Brauhaus im Herzen von Essen am Kopfstadtplatz. Die Radiosparbox. Geklickt. Gespart. Dem Ruhrgebiet und die großen Stars in eurer Top 30. Kira Kostos hier aus den Ruhrcharts. 2 Millionen Klicks hat er auf seinem TikTok-Video. Der 18-jährige Julius aus Mülheim. Ich will Beverly Vibes, denn ich krieg nie genug. Werf ein Blick in den Himmel und die Folgen wie Blue. Baby, wo bleibt die Zeit? Mal sehen, ob ihn seine TikTok-Fans auch bei uns in den Ruhrcharts unterstützen. Bis zum Wochenende könnt ihr Julius helfen, indem ihr für ihn abstimmt. Und genau das Gleiche gilt auch für die neue Single von DJ Regard und Quops. Stimmt jetzt ab auf radioessen.de. Die Ruhrcharts. Eure Top 30 im Ruhrgebiet. Samstag von 18 bis 21 Uhr. Bei Radio Essen. So klingt zu Hause. Radio Essen. Familiar, skin like vanilla. You're onto me, I'm onto you. I gotta make it work. And my blood like tequila, and it's making me weaker. I look, you look, our body's tough. No need to say a word. And you're dancing like nobody else, nobody's watching. And if you let me, I won't take it, I won't take it. So, oh, oh, all the way. We can go, oh, oh, you're on fire, I wanna burn, burn, burn, burn it up, up, I'm letting you know. chocolate. I taste your love, you're like a drug. Yeah, I'm gonna give you all my attention to all your dimensions. Let's do the things we're made to do and let our bodies talk. Let's do it like nobody else, nobody's watching. And if you let me, I won't take it slow, all the way. Zusammen mit Rookies um kurz vor 8:30 und jetzt eine Zusammenarbeit. Also ich weiß auch nicht, wenn die nicht noch zig Rekorde bricht, dann weiß ich es wirklich nicht. Die Stars von Coldplay zusammen mit dem K-Pop-Phänomen BTS haben My Universe produziert. Das Ding ist erst seit knapp 2 Monaten draußen und allein bei YouTube, hab gerade mal geschaut, schon 120 Millionen Mal angesehen. Es ist viel, falls ihr nicht nachzählen wollt. Und das zu Recht, aber wirklich ganz ehrlich, hätte mir vorher jemand erzählt, die machen was zusammen, dann hätte ich, na, ich sag mal, zumindest mit der Stirn gerunzelt. Aber das passt so gut. Allein diese tragende, eher dunklere Stimme von Chris Martin in dem Song mit diesen BTS-Raps, also das ist wirklich sehr, sehr gut. Hat funktioniert. Funktioniert einfach. Was soll man sagen? Falls ihr nicht einer der Millionen von Klickern bei YouTube und Co. seid und die Nummer noch nicht kennen solltet, bildet euch ruhig selbst ein Urteil. Coldplay zusammen mit BTS. My Universe. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 이젠 지나, 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning and the power that's such a 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금의 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby. Halb neun haben wir's und da geht noch mal Universe von Coldplay und BTS im Hintergrund. So ganz langsam fadet's aus und wo kommen wir da an? Na hier! NRW Verkehr. Einmal die A1 Münster Richtung ins Osnabrück zwischen Lengerich und Kreuzlotte Osnabrück. 1 Kilometer Stau, 3 Minuten braucht er länger. Die A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Geseke und Büren. Auch 1 Kilometer Stau, 2 Minuten Zeitverlust. Und die A45 Dortmund Richtung Hagen zwischen Schwerte-Ärgste und Kreuzhagen. Auch 1 Kilometer stockender Verkehr, da braucht er aber nur 1 Minute länger. Also allen unterwegs, gute Fahrt. around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we can't measure. Einfach geht das bei uns. Radio Essen. Der Geldregen. Die Online-Zusatzchance. Gewinn täglich Cash im Netz. Ich bin wahnsinnig. Jetzt brauche ich einen Kaffee oder einen Schnaps. Das Extra-Taschengeld für eure Träume. Ob Weihnachtsgeld oder Urlaubskasse. Jetzt kostenlos registrieren. Radioessen.de. Der Geldregen. Die Online-Zusatzchance. We all lose our way. We have fears, shed tears, and we carry our mistakes. It's funny when you're down. only run low. Lovers and fans, they come and they go. Where you gonna be when the money run low? I've been working. Jetzt neu bei uns. David Guetta featuring Bebe Rexha. Family. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Essen. Between the likes and the mentions, candle in the sky for the lost ones. Need me, know you only gotta call once. Let's make a toast to the good stuff. Raise the champagne in a red cup. My drip is so hot cause it's all love. My drip is so hot cause I don't got friends. I got family at the end of the day. That's all I need and you know that's what you'll always be. No matter how long it's been, no I don't got friends. Your real ones when you test it. Who there with you when it's dead and when you stressing? And if I do you wrong, I'ma fess it. Like good energy, gotta protect it. Bare feet on a firewall, carry you for miles until I crawl. Trust me. Tell me your secrets, stay on lock, yeah. I ain't alone on this one way, cause I don't got friends. I need your energy, baby, don't need no friend or acquaintance. I need your love in a form that you won't give to nobody, baby, I mean it. You once told me it was no evil inside of you, but I seen it. It's family over everything, baby, I love too hard. I just want you to have your fun, cause life is too short. Take you out to eat in New York, let's go to Judah. Don't make new friends when your money's too long. Cause I don't got friends. I told you they wouldn't be this, man. These grasses, Celine, these easy slides. Radio Essen. Shadow in the dark, I know what you've been through. Trouble in your heart, trouble in your heart. Where no one's ever been to. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Let me get to you. Every time you're down, lying on the ground, let me lie with you. Let me be around, let me be around. We all got our issues. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Just remember, when the world is crashing down, then I'll be promised you I won't. Love ain't no casino. Cause the day we open up is the day we learn to love. Let me get to you. Sundown, but the stars come out. Come around, let me love you now. I want you to remember when the world is crashing down. Minuten vor neun und der Max Giesinger, das ist schon so ein Familienmensch. Ne? Vor 5 Jahren hat er seiner Mama diesen Song gewidmet. Wenn sie tanzt, ja. Wenn sie tanzt, ist sie woanders. Wo, das wissen wir alle noch nicht. Jetzt ist seine Oma dran und zwar mit dem Song In meinen Gedanken, der auf seinem neuen Album 4 erschienen ist. Und was sagt denn die Oma dazu, wenn der Enkel auf einmal ihr so ein Lied widmet? Ne? Wir haben Max im Interview mal gefragt. Für die Oma war das sehr, sehr berührend und ein extrem emotionaler Moment, weil die hat ganz schön viel für mich gemacht früher. Meine Eltern haben sich früh getrennt, dann ging meine Mutter irgendwann relativ schnell wieder arbeiten. In der Zeit bin ich halt immer zur Oma gebracht worden. Die hat sich wirklich immer aufopfernd um mich gekümmert. Ne? Und die ist auch so eine Generation, wo man, glaube ich, sehr viel gegeben hat, aber sich selber irgendwie nichts gegönnt hat. Also selber war die, glaube ich, echt nur so 3-4 Mal im Bayerischen Wald und das war es dann irgendwie auch schon so. Und mit dem Song will ich mich einfach bei ihr revanchieren. Ja, Max nimmt sie mit diesem Song quasi mit an all die Orte, die sie selber nicht mehr sehen kann, da sie leider nicht mehr ganz so fit ist. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Man vergisst halt echt oft, sich zu melden. Man ist dann irgendwie so im Tunnel, ich gerade so auf Promo-Rutsche. Davor war irgendwie Urlaub, da war man auch weg. Und dann merkt man es plötzlich, boah, ich habe mich jetzt 5 Wochen nicht gemeldet. So. Und für die Großeltern, ne, also kann man froh sein, dass man noch welche hat, ist ja das Allergrößte, einmal zu telefonieren. Das muss ja gar nicht lang sein, muss ja keine Stunde quatschen, aber 5 Minuten einmal pro Woche und du machst dann irgendwie den schönsten Tag. Das muss man, glaube ich, immer öfters auf dem Schirm haben. Jetzt braucht er nicht mehr telefonieren. Jetzt kann er einfach den Song immer vorspielen. Hier ist er, Max Giesinger mit In meinen Gedanken. Und am besten jetzt auch nochmal schnell, ist ja noch nicht allzu spät, die Oma anrufen. Radio Essen. Du wurdest schwanger, da warst du gerade 16. Job abgebrochen, du konntest nicht mehr wegziehen. Es war die große Liebe, dann wurde Alltag zur Pflicht. Alles für die Familie, für meine Mama und für mich. Hast so viele deiner Träume aufgegeben, damit wir die große Welt sehen. Lass mich dich ein Stück mitnehmen. Ich nehm dich mit in mein Gedanken, in jedes Land, in das ich fahr. Von New York bis nach Australien, an jeden Ort, wo du nie warst. Und ich erlebe das alles zweimal, einmal für mich, einmal für dich. Ich trag dich hier in mein Gedanken, hier in mein Gedanken nehm ich dich mit. Oh, hier in mein Gedanken nehm ich dich mit. Yeah. Tut mir leid, dass ich viel zu selten anruf. Obwohl ich weiß, dass dir ein bisschen Reden gut tut. Und ich hör den Fernseher, der im Hintergrund läuft. Er füllt schon seit Jahren

eBay Cyber Week. Eure Cyber Week. Eure Angebote. Die besten Deals von kleinen und großen HändlerInnen. Und zusätzlich 10% im Restore sparen. eBay, das seid ihr. Hey Lena, lang ist es her. Weißt du noch, unser erster Kuss an dem Eisladen? Es war wie ein Traum, als du danach meine Freundin wurdest. Oder der erste Urlaub, wo es so geregnet hat, dass wir nur Netflix-Serien geschaut haben? Irgendwie vermisse ich diese Zeit. Ich weiß ja, die Trennung ist meine Schuld, aber du hast mir keine Chance gegeben, es zu erklären. Irgendwie lässt mich das alles nicht los. Lena, du hast mich überall blockiert, aber deinen Lieblingsradiosender habe ich nicht vergessen. Ich bitte dich, hör mir zu. Du sollst es hören. Lena, du hast dein Netflix-Passwort geändert. Ich kann meine Serie nicht zu Ende gucken. Änder das doch bitte mal. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hier gibt's die Playlist für euren Abend. Radio Essen. Wir spielen die Hits im besten Mix. Oh, I never know I've had enough till I had too much, till I had too much. Pretend isn't there. Went in over share with all my friends. Stare at the wall and recall all I said. 'Cause nobody knows if you meant it. God only knows how they felt when you said it. Do you know if you meant it? Well, I meant to keep it to myself. Oh, I never know. Well, I'll probably go and do it again. Looking for something strange to satisfy my lizard brain. When we evolved from creepy crawlers to Charlemagne, the gods forgot to add a button to numb the pain.